Der Sprecher des Koreanischen Komitees zur Unterstützung der Auslandskoreaner veröffentlichte am 6. Februar eine Stellungnahme, in der er den japanischen Behörden es vorwarf, gegenwärtig die gemeinen politischen Repressalien und inhumanen Handlungen zur Austilgung der demokratischen nationalen Rechte der Japan-Koreaner verstärkt auszuüben. Er unterstrich wie folgt. Am 26. Januar fällte der japanische Landesgerichtshof Osaka das Urteil, eine Klage abzuweisen, die die koreanische Schule Osaka als eines von den nationalen Bildungsorganen der in Japan lebenden Koreaner im September 2012 zum Schutz des Rechtes der Japan-Koreaner auf die demokratische nationale Bildung eingereicht hatte. Bei der zurückgewiesenen Klage handelt es sich um eine Äußerung der gerechten Stimme der koreanischen Schule Osaka und aller Japan-Koreaner gegen den ungerechten Beschluss der Behörden der Stadtpräfektur Osaka und der Stadt Osaka vom März 2012, die seit 1974 erfolgten Auszahlung der Bildungsunterstützungsgelder einseitig zu unterbrechen. Das unrechte Urteil des Landesgerichtshofes Osaka ist ein Kettenglied der chauvinistischen Politik Japans und seiner Politik gegen die DVJK und gegen den Generalverband der Japan-Koreaner. Hinsichtlich sowohl der Verbrechen des japanischen Imperialismus in der Vergangenheit als auch seines gegenwärtigen Inlandsrechts hat Japan eigentlich die moralische und juristische Verpflichtung, den Japan-Koreanern das Recht auf nationale Bildung zu gewähren. Aber die japanischen Reaktionäre, die befangen in extremer Feindseligkeit und politischen Vorurteilen gegen die Japan-Koreaner sind, haben bislang boshaft versucht, die nationale Bildung der Koreaner auszuroten und zu vernichten. Auch zur Zeit erfolgen in Japan, wo die rechtsradikalen konservativen Kräfte schalten und walten, ununterbrochen die Gewaltanwendung und Erpressungen zur Vertilgung der nationalen Bildung der Japan-Koreaner. Die Unterdrückung und Erpressung der koreanischen Schulen werden in noch raffinierten und heimtückischen Formen immer radikaler. Das Recht auf nationale Bildung ist eine bedeutende Frage für die Menschenrechte der Japan-Koreaner und dieses zu verletzen und zu unterdrücken, stellt eine offene Provokation gegen die internationale Gerechtigkeit dar. Noch bevor die japanische Regierung ihr Land als einen Rechtsstaat angibt, soll sie zuerst mit den gemeinen und niederträchtigen Versuchen aufhören, die Frage der nationalen Bildung der Japan-Koreaner als eine Sache für politische und diplomatische Verhandlungen zu missbrauchen.